Hallo und herzlich willkommen zu Sporttotal Ausgabe 10, die 10. Ausgabe unseres Wrestling Replay Sport Talks. Ich bin der Kleisi, wir haben Samstag, den 5. Oktober 2013, seit genau 2 Minuten und ein paar Sekunden. Und ja, erster Samstag des neuen Monats, deswegen ist heute auch wieder Sporttotal und bei mir ist natürlich wie bei den ersten 9 Ausgaben zuvor der Leon. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich merke wohl hier Internet, das hakt ein bisschen, zumindest bei mir. Ich hoffe, man kann es verstehen, was ich hier sage, und das ist schön. Ja, dann hallo. Hallo. Ja, und ich gebe direkt wieder zurück an dich, denn wir fangen an mit dem Thema Fußball und da bist du ja bei uns immer zuständig für. Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe mir mal so gedacht, wir haben ja eine Menge gehabt hier an Fußball in den letzten, ja, was heißt Wochenende, Monat September, nämlich Champions League, Europa League, dann entsprechend auch DFB-Pokal, zweite Runde und natürlich Bundesliga, und damit fangen wir an, bevor wir dann den Sprung in die Pokalwettbewerbe machen. Prozedere bleibt wie immer dasselbe. Wir gehen einfach mal den anstehenden Spieltag durch. Das ist, glaube ich, der 9. oder der 8. Aber das werde ich gleich sehen, wenn ich die Tabelle aufschlage. Mache ich am besten schon mal vorher, gebe ich euch die Tabelle durch. Dazu sollte man sagen, dass heute am Freitag ein Spiel stattgefunden hat, nämlich Hannover 96 gegen Hertha BSC Berlin. Und das ging 1-1 aus. Wer die Tore gemacht hat, kann ich euch nicht sagen, warum. Das werdet ihr gegen Ende dieser Ausgabe, glaube ich, in etwa erfahren. Und von daher gebe ich euch die aktuelle Tabelle durch. Es ist übrigens der 8. Spieltag und da haben wir mit Hertha und Hannover schon eingerechnet. Aktuell folgendes Tabellenbild: auf Platz 1 liegt, ja, das wird Kleise sicherlich nicht gerne hören, der Ballspielverein Borussia aus Dortmund mit 19 Punkten und plus 16 Toren, gefolgt vom FC Bayern München, ebenfalls 19 Punkte und 4 plus 4 weniger Tore, also plus 12 Tore. Dritter ist der SV Bayern 04 Leverkusen mit 18 Punkten, vierter ist Hannover 96 mit 13, fünfter Hertha BSC mit 12, sechster ist der VfB Stuttgart mit 10 Punkten, siebter Gladbach ebenfalls 10, achter Augsburg ebenfalls 10, genau wie Bremen auf 9 mit ebenfalls 10, zehnter ist Hoffenheim mit nicht 10, sondern 9 Punkten, selbe Punktzahl haben auch Wolfsburg auf 11 und Mainz auf 12, 13. ist die SG Eintracht Frankfurt mit 8 Punkten, 14. der FC Schalke 04 mit ebenfalls 8 Punkten. 15. mit 5 Punkten ist der 1. FC Nürnberg. Selbe Punktzahl können wir dem Hamburger Sportverein notieren. 17. ist der Sportclub aus Freiburg mit 3 Punkten. Und einen Punkt kann die Braunschweiger Eintracht aufweisen. Und da würde ich sagen, wenden wir uns dem Tippen zu. Und ja, wir tippen also die restlichen Spiele des 8. Spieltags. Hertha gegen Hannover fällt natürlich raus. Und da haben wir morgen folgende Spiele. Mainz 05 gegen Hoffenheim. Mainz, 1-0, Mainz. Hoffenheim gewinnt und zwar mit 1-2. VfL Wolfsburg gegen Eintracht Braunschweig. 3-1. Für Wolfsburg nehme ich an. Ja. Das sage ich. Auch VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. 1-1. 2-0. Nee, komm hier. 2-1 Stuttgart. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. 1-2. 1-3. Ja, ja. 1-3 für Dortmund. Schalke 04 gegen den FC Augsburg. 2-0. Ja, ich sag 3-1. Topspiel morgen 18:30. Können wir beide nicht sehen. Aber warum, werden wir gleich. Beziehungsweise, ja. Bayer Leverkusen gegen Bayern München. 1-1. Ja, was habe ich denn hier auf meinem Schein? Bayern habe ich stehen. 1-2. Für Bayern dann. So, jetzt habe ich es hier weg. Wo ist es da? Ist es Sonntagsspiele? Eintracht Frankfurt gegen. Nee, gar nicht. Das kann doch gar nicht sein. Wo bin ich denn? Freiburg gegen Eintracht Frankfurt, so. Freiburg, Eintracht 0-2. 1-1. Und das andere Spiel, was vorher kommt am Sonntag, nämlich Nürnberg gegen Hamburg. 0-1. 0-2 sollten alle Spiele vom Ausgang her so ausgehen, dann bin ich um 294 Euro reicher, das nur nebenbei. Wir bleiben auf nationaler Fußballebene und wenden uns dem Deutschen Fußballbund-Pokal zu. Kurz Fußballmafia-Pokal, in Insiderkreisen genannt. Dort ergaben sich in der zweiten Runde folgende Partien und Ergebnisse. Dienstag spielten zum einen der SC Preußen Münster gegen den SC Augsburg mit 0-3 für die Gastmannschaft. Der SC Wiedenbrück 2000 konnte sich nicht durchsetzen gegen den SV Sandhausen, sondern verlor 1-3. Zur Halbzeit führten die noch mit 1-0. Der TSV 1860 München empfing zu Hause den ehemaligen deutschen Meister Borussia Dortmund und konnte ein 0-0 nach 90 Minuten retten und verlor dann nach Verlängerung durch Tore von, wer hat den Elfer geschossen? Weiß ich nicht mehr. Lewandowski war es, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ist auch im Grunde egal. Auf jeden Fall gab es Rot und ein Elfer für Dortmund und dann auch ein Tor. Aubameyang hat eins von den beiden gemacht. Vielleicht auch beide, man weiß es nicht. Auf jeden Fall 2-0 nach Verlängerung für Dortmund. VfL Wolfsburg konnte sich überraschenderweise mit 2-0 zu Hause gegen den VfL Aalen durchsetzen. Wer hätte das gedacht? Arminia Bielefeld empfing zu Hause Bayer Leverkusen, verloren mit 0-2. Hamburg konnte sich mit 1-0 gegen Reuter Fürth durchsetzen. Hoffenheim hat es lange offen gehalten und dann doch mit 3-0 nach Verlängerung wohlgemerkt gegen die Energie aus Cottbus gewonnen. Und ja, ich habe es auf meinem Schein damals getippt, aber leider habe ich ein paar andere falsch gehabt. Deswegen hat es mir nichts gebracht, dass der 1. FC Köln 0-1 beim FSV Mainz 0-5 gewonnen hat. Das sind die Partien vom Dienstag gewesen. Mittwoch spielten dann der 1. FC Saarbrücken gegen Paderborn. Saarbrücken hat ja in der ersten Runde Bremen rausgehauen und Paderborn folgt Bremen sogleich. Saarbrücken diesmal nicht nach Verlängerung, sondern nach regulärer Spielzeit mit 2-1 gewonnen. Ebenfalls 2-0, diesmal aber nur dann gewonnen hat die Eintracht aus Frankfurt gegen den VfL Bochum. Der FSV Frankfurt hat hingegen zu Hause ebenfalls gespielt und verloren gegen den FC Ingolstadt mit 0-2. Lautern hat den Bundesligisten Hertha BSC rausgehauen mit 3-1. Osnabrück hat zu Hause verloren gegen Union Berlin mit 0-1. Darmstadt gegen Schalke, spannendes Spiel war es gewesen. Am Ende 1-3 für die Gelsenkirchener. Bayern München gegen Hannover 96, 4-1 ging das aus. Ich glaube, das Spiel war spannender, als das Ergebnis es aussagt. Freiburg gegen Stuttgart, das letzte Spiel aus der zweiten Runde. Hier konnte sich Freiburg diesmal durchsetzen mit 2-1, nicht so noch wie im Halbfinale als der VfB. Die siegreiche Mannschaft war nur, um im Finale sich dann dem FC Bayern München geschlagen zu geben. Ja, Auslosung hat auch schon stattgefunden und deswegen würde ich sagen, tippen wir einfach mal die anstehenden Achtelfinals, als da wären Eintracht Frankfurt gegen den SV Sandhausen. 3-0. So, warum nicht 4-0? Sag ich nämlich. Union Berlin gegen Kaiserslautern. 2-1. Sag ich auch, aber damit es nicht so monoton ist, sag ich 2-1 nach Verlängerung. Schalke 04 gegen 1899 Hoffenheim. 2-1 nach Verlängerung. Ja, dann sag ich jetzt 3-1. Saarbrücken gegen Borussia Dortmund, da bin ich ja gespannt. Ja, natürlich 5-0 für die Heimmannschaft. Nein. 4-2 nach Verlängerung, also 2-4 nach Verlängerung. Ui, ja, ich sag. Ich sag 0-2, aber die Tore fallen erst kurz vor Schluss, weil ja Saarbrücken lange offen hält. Hamburger Sportverein gegen Köln. 1-3. Für Köln. Ja. Ja, woran das wohl liegt. Ich sag aber auch. Norbert. Oder? Ja, hallo nochmal. Warum bist du morgen nicht bei der Tryman? Ich sag 5-6 nach Elfmeterschießen für Köln. SC Freiburg gegen Bayern 0 für Leverkusen. Genau wie in der Bundesliga am, ich glaube, ersten Spieltag 1-4 für Leverkusen. Oh, nee, das war aber gegen Mainz. Echt? Ja, am ersten Spieltag hat Bayern zu Hause gegen Freiburg 3-1 gewonnen oder so. Ja, dann sage ich jetzt 4-1 für Leverkusen. Ja, dann sag ich 1-3. Wieder. Augsburg gegen Bayern München. 0-2. Ja, 0-2 geht klar, aber ich sag 0-3. VfL Wolfsburg gegen Ingolstadt, das ist übrigens das letzte Achtelfinale. 3-2 Wolfsburg nach Elfmeterschießen. Ich kann beide Vereine nicht so, ne? Ja, 3-1 regulär. Dann haben wir die nationale Ebene tatsächlich abgeschlossen. Jawohl. Ja, aber ja, der kann ruhig noch ein bisschen draußen bleiben, denn wir haben natürlich noch deutsche Vereine vertreten. Und Auf jeden Fall. natürlich Girondo Bordeaux. Richtig, die sind sogar in einer deutschen Gruppe, schönerweise. Und haben verloren gestern. Ja, gegen ein Judenteam, wo gibt's denn sowas? Was soll das denn? Na gut, Franzosen sind ja auch. Sowas kannst du doch nicht sagen. Also Norbert. Ja, ehrlich. Ja, Franzosen sind auch nicht so, das war ja. Also eigentlich hätte das Spiel abgebrochen werden, wegen Scheiße. Ja, also fangen wir an mit der Europa League, wenn wir hier schon drüber reden, mit der sozusagen der zweiten Liga der internationalen Ebene. Zwei deutsche Vereine haben es nur in die Gruppenphase geschafft, weil der VfB Stuttgart leider zu inkompetent war. Die Vertreter aus Kroatien, ich glaube, die hießen, Rijeka. genau, NK Rijeka, Ex-Verein von Freddy Bobic, wohlgemerkt. Ja, der hat da seine Karriere beendet. Hat auch nicht Das ist viele einfach Spiele mal ein gemacht. super Abschluss. Ja, absolut. Hat sogar mal für die getroffen, meine ich. Die genauen Daten werde ich gleich schnell heraussuchen. Nichtsdestotrotz wenden wir uns diesen zwei deutschen Gruppen zu. Als da wären einmal die Gruppe F, in der eben, wie gerade schon angesprochen von Kleisi, unser Running Gag aus Sporttotal Ausgabe 9 drinsteckt, nämlich Girondins Bordeaux. Dann noch Apoel Nicosia, das von mir gerade titulierte Judenteam Maccabi Tel Aviv und die Eintracht aus Frankfurt. Und Gut. genau, schlaue Köpfe haben es gemerkt, das war die Tabelle von unten. Das heißt, von oben lautet die erste Eintracht Frankfurt nach zwei Spielen mit 6 Punkten, zweiter das Judenteam, was ist Maccabi Tel Aviv mit 4 Punkten, dritter ist Apoel Nicosia, ehemaliger Viertelfinalist der Champions League mit 1 Punkt und letzter Girondins Bordeaux mit 0 Punkten, haben nämlich am zweiten Spieltag folgende Spieleergebnisse zustande gekriegt. Girondins Bordeaux verliert zu Hause gegen Maccabi Tel Aviv mit 1-2 und Apoel Nicosia wird vergewaltigt von Eintracht Frankfurt mit 0-3. Die haben auch ihr erstes Spiel 3-0 gewonnen. Ich glaube gegen Girondins Bordeaux. Ist das richtig? Das ist richtig gut. Ja, Tabelle habe ich gerade schon durchgegeben. Ich weiß, na gut, natürlich weiß ich das. Ist ja logisch. Tippen wir mal die anstehenden Spiele. Eintracht Frankfurt gegen Maccabi Tel Aviv. 2-1 für Frankfurt gegen das Judenteam. Ja, das will ich hoffen. Ich sag 3-1-0. Dann haben sie 3x3-0 gewonnen. Und das letzte Spiel lautet demzufolge Apoel Nicosia gegen Girondins Bordeaux. Ja, auch Girondins Bordeaux braucht man ein Erfolgserlebnis und somit Bin gewinnt ich Girondins auch. Bordeaux mit satten 3:0 gegen Nicosia. Also, weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich sag 2-1 für Girondins Bordeaux. Ja, und dann wenden wir uns doch der anderen deutschen Gruppe zu. Die lautet Gruppe H, wie ein gewisser deutscher Politiker. Ja. Quatsch. Ich rede natürlich von ja, von dem Patzelt. Reden. Von Franz Walter Steinmeier mit einem Fra, also Fraha. Hans-Joachim Gernsen. Genau. Ja, also Gruppe H. Wie Hans-Joachim Watzke. Ich gebe einfach mal die Ergebnisse. Stevens. Genau. Zweiten Spieltag gab es folgende Ergebnisse, Resultate. Resultos. Results. Slovan Liberec gegen Estoril Praia 2-1. Und der FC Sevilla gewinnt zu Unrecht gegen den SC Freiburg mit 2-0. Macht folgendes Tabellenbild. Erster Sevilla mit 6 Punkten. Zweiter Slovan Liberec mit 4 Punkten. Dritter der SC Freiburg mit 1 Punkt. Und vierter Estoril Praia mit 4 Punkten. Auch eine Leistung. Ja, was sagt man dazu? Auf geht's Freiburg. Tipp mal den nächsten Spieltag. Ja, da lautet das dann Freiburg gegen Estoril oder andersrum Estoril gegen Freiburg. Also ich gönn's ja dem Christian Streich, dass Freiburg jetzt mal 3 Punkte holt. Ja, und ich glaube, man wird ein 2 zu 1 schaffen. Also Ja, Sieg schön. Freiburg. Also, ja, schön wär's. Wäre auch nötig. Ja, ich sag 3-1 Freiburg, weil ich es kann. Und dann lautet das letzte Spiel Topspiel sozusagen. Slovan Liberec gegen Sevilla. Ja. Treten zwar die ersten beiden Mannschaften aus der Gruppe gegeneinander an, aber trotzdem wird es deutlich. Na, was heißt deutlich? Sag ich mal 3-1 für Sevilla. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer zu Hause spielt. Sollte Liberec zu Hause spielen, könnte das durchaus ein Unentschieden geben. Aber da ich nicht weiß, wo die spielen, sage ich einfach mal, Sevilla gewinnt mit 2-1. Und dann kommen wir zur Belle Etage des internationalen Fußballs mit vier deutschen Vereinen. Deswegen auch die Belle Etage. Ach, Gruppe A, wie Adolfo Cardoso. Da ist der SV Bayern 04 Leverkusen vertreten. Der hat auch dann tatsächlich am Mittwoch gewonnen gegen Real Sociedad San Sebastian in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit durch ein schönes Freistoßtor von Jens, der Hammer Hegeler, konnten die sich durchsetzen. Schachtar Donetsk hingegen konnte einen Punkt ergaunern gegen Manchester United. Das ergibt folgendes Tabellenbild. Erster liegt Manchester United mit 4 Punkten, zweiter Schachtar Donetsk mit 4 Punkten, dritter Bayern 04 Leverkusen mit 3 Punkten und vierter Real Sociedad San Sebastian mit 0 Punkten. Ja, lass uns mal überlegen. Ich glaube, der nächste Spieltag lautet Bayer Leverkusen gegen Schachtar Donetsk. Das ist richtig. Ja, Also, dann tipp doch. schwer. Aber ich sag mal 2-1 für Leverkusen. Ja, hoffentlich. Ja, ist ja ein deutscher Verein. Ja, es wird wieder so eine Geschichte wie gegen Real Sociedad San Sebastian. Es gibt auch, das war jetzt halte ich für realistischer. Und dann spielt natürlich noch der Real Sociedad San Sebastian gegen Manchester United. Ja, da gewinnt Manchester United mit 3 zu 1, da ja Carlos Vela auf jeden Fall einmal trifft. Ja, das kann sein. Aber auch Danny Welbeck wird treffen. Ja, Betonung auf Beck, weil Rooney bestimmt auch, wenn er wieder fit ist. Deswegen. Ich auch ein 3-1 finde ich so unrealistisch. Suche ich mal die nächste deutsche Gruppe und da habe ich sie gefunden. Gruppe D wie Deutschland. Netterweise. Dort haben sich auch am Mittwoch folgende Resultate ergeben. ZSK Moskau gegen den FC Viktoria Pilsen 3 zu 2. Und Manchester City erlebt zu Hause seinen Nirvana gegen Bayern München 1 zu 3. Macht folgendes Tabellenbild. Bayern erster mit 6 Punkten, zweiter Manchester City mit 3. Genauso viel hat ZSK Moskau, nämlich 3. Und vierter Viktoria Pilsen mit 0. Nächster Spieltag lautet Viktoria Pilsen gegen Bayern München. Ist ja schon kurios, dass der Freistaat Bayern in der Gruppe ist, wie D wie Deutschland. Also das geht ja nicht. Gegen Viktoria Pilsen war das? Jo. Ach, da, ja, da tut sich Bayern wohl nicht, obwohl 2-0. Ja, ich sag 3-0. City gegen Moskau. 2-1 City. Na, ich sag 3-1, weil ich es kann. Gruppe E wie Esmiram. Macht man nicht. Bitte? Das macht man nicht. Ach, hat ja Jan das auch schon beigebracht. Ich kenne das. Ja. Carsten Beck. Also Gruppe E wie Esmiram. Dort haben sich am Dienstag folgende Resultate ergeben. Steaua Bukarest verliert 0 zu 4 gegen Chelsea. Basel verliert 0-1 gegen Schalke. Macht folgendes Tabellenbild. Erster Schalke mit 6 Punkten und 0 zu 4 Toren, also 4-0. Ich wollte nur die Hommage an den Namen machen. Zweiter Chelsea mit 3 Punkten. 3 Punkten und vierter Steaua Bukarest mit 0 Punkten. Der nächste Spieltag lautet FC Chelsea London gegen Schalke 04. 1-1. 0-0. Ne, 1-0. 1, nee, 2-1. 2-1 Chelsea. Und Basel gegen Bukarest. 2-0. 0-0. So, da habe ich die nächste Gruppe mit deutscher Vertretung, was auch die letzte, gefunden, nämlich Gruppe F wie Ficken. Und da haben sich am Dienstag folgende, ja, also ich, bevor ich das sage, nee, das sage ich, nee, das, also Ficken ist kein böses Wort, das haben die heute auch ganz oft gesagt. Und was heute ist, das werden wir gleich machen. Gruppe F wie Ficken haben sich am Dienstag folgende Ergebnisse ergeben. Ich Arsenal London gegen den SSC Napoli 2:0 und Borussia Dortmund gewinnt gegen Olympique, nicht Bordeaux, sondern Marseille mit 3:0. Ergibt folgendes Tabellenbild. Erster Arsenal mit 6, zweiter Dortmund mit 3, dritter Neapel mit 3 und letzter Marseille mit 0. Mal tippen wir mal hier. Nächsten Spieltag. Arsenal London gegen Borussia Dortmund. 2:1. 1:2. Napoli gegen Marseille. 2:0. Ja, gehe ich mit konform. Und weil ich damit konform gehe, gebe ich auch direkt ab. Achso, ja. Ja, ich muss dann kurz jetzt den Spielplan raussuchen, denn wir bleiben noch kurz beim Fußball. Es geht um den ach so wichtigen Bitburger Pokal, der auch als Mittelrhein-Pokal gilt, auch genannt FVM-Pokal. Ja, und der Sieger kommt natürlich in die erste Runde des DFB-Pokals 2014-2015. Und natürlich ist mitvertreten der FC Viktoria Köln, der SC Fortuna Köln, Alemannia Aachen und was weiß ich noch. Ich glaube, Oberhausen spielt ja, ist ja sogar schon im Achtelfinale in deren. Das ist richtig. Gegen Wuppertal. Das ist auch richtig. Habe ich, glaube ich, sogar mal gelesen irgendwo bei dir. Ja, bei Skype. Status. Genau. 23. Oktober, wenn nichts zu tun hat, der braucht da bloß nicht auftauchen. Ja, die erste Runde ist direkt nächsten Samstag bei Viktoria in Bergisch Gladbach. Ach, jetzt habe ich schon verraten. You fucked up. Du kannst 10 Minuten fahren, das ist unglaublich. Was ein Auswärtsspiel. Das letzte Auswärtsspiel bei Bergisch Gladbach ging mit 0:4 verloren. Und ich war dann nicht mit dem FC Schalke. Das wollen wir schon mal festhalten. So. Erster Spieltag. 12.10.2013, 15 Uhr. FC Indehahn. Das ist auch ein schöner Name. Vertrifft Indehahn, ja. Indehorst. trifft auf. Ach genau, Alemannia Aachen. Dann die SG Voreifel. Trifft auf SV Brachelen. Dann der VfL Wichtal trifft auf die Hertha aus Walheim. Dann Borussia Freialdenhofen trifft auf dem FC Wegberg Beck. Oh, ja, Carsten Beck ist schon wieder. Beck the Sea, Beck the Sea. Dann der SVSW Stotzheim gegen den SVSW Nierfeld. Der FC Union Schaffhausen gegen den FC Hürth. Der Hürth. Köln Hürth. TSC Euskirchen gegen Viktoria Arnoldsweiler. Kalla SC gegen den FC Germania Tewaren. Inter Troisdorf gegen den SV Deutz 05. Der SV Ennard Güdinghofen gegen den FV Wiel 2000. Genauso viel Tradition wie auch der SC Wiedenbrück, FV Bonn-Endenich gegen den VfL Alfter, Spielvereinigung Wesseling-Urfeld gegen den FV Bad Honnef, der FC Borussia Derschlag gegen die SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, da ist zufälligerweise mein Berufskolleg, der FC Leverkusen trifft auf den 1. FC Spich. Der TSV Weiß trifft auf den Titelverteidiger SC Fortuna Köln aus der Südstadt. Und natürlich das Topspiel, wie schon die letzten beiden Jahre in der ersten Runde. Bergisch Gladbach gegen Viktoria Köln. Das ist immer eine kuriose Auslosung. Ja. Und die anderen Pokals, darüber habe ich mich nicht informiert. So, das war der Bitburger Pokal. 12.10. Geht's los mit der ersten Runde und ja. Ab und zu werde ich mal hier auf den euch auf dem neuesten Stand halten, wenn es ja wenn es die Umstände zulassen, da wir einmal im Monat nur eine Ausgabe haben. Aber gut. Nächstes Thema war. Muss ich gucken. Genau. Formel 1 ist jetzt dran. Das letzte und das nächste Rennen der Formel 1. Wir haben ja jetzt schon Samstag. Halb eins. Und das heißt, in 6 Stunden fängt das Qualifying an, circa, nämlich um 6.45 Uhr. Ist ja jetzt etwas früher, ist ja in Asien. Naja, wir werden sehen. Das Qualifying werde ich auf jeden Fall nicht live gucken, auch wenn ich um 3 Uhr nachts heute noch Nashville NHL gucke, aber naja, das Rennen gucke ich auf jeden Fall morgen live, auch 6.45 Uhr. Guckst du das Rennen? Nee, wie denn? Ja, ist doch von, ach ja. Silence! Ja, dann stehe ich nämlich um 6 Uhr auf, gucke das Rennen und um 9 Uhr kann ich zur Hobbymannschaft zum Training. Das ist es. Perfekt gemacht. Letztes Rennen war in Singapur auf dem Marina Bay Street. Ich glaube, da habe ich den falschen Artikel vorgesetzt, aber ist ja auch egal. 22. September 2013 war das Rennen. 61 Runden Kampfgewicht. Auch wenn das wieder nicht gepasst hat. Der große Preis von Singapur. Erster wurde Sebastian Vettel, zweiter Fernando Alonso, dritter überraschend Kimi Räikkönen nach einem verpatzten Qualifying. Vierter Nico Rosberg, fünfter Lewis Hamilton, der von der 1, glaube ich, sogar gestartet oder von der 2 gestartet ist. Felipe Massa auf der 6, Jenson Button auf der 7, Sergio Perez auf der 8, Nico Hülkenberg auf der 9 und Adrian Sutil auf der 10 und die schnellste Runde fuhr Sebastian Vettel in Runde 46 mit 1,48,574 im Auto des Red Bull. Und es gab zwei Ausfälle, zum einen Daniel Ricciardo in Runde 24 nach einem Unfall und Romain Grosjean hat sich mal wieder die Blöße gegeben in Runde 38 mit einem Defekt am Auto. Ja, und das nächste Rennen ist am morgigen Sonntag, nämlich am 6. Oktober, der große Preis von Südkorea. Ich weiß nicht, wo in Südkorea, wer ist die Stadt in Südkorea, was ist? Suzuka war es, glaube ich. Ne? Egal. Nee, das ist Japan. Echt? Ah ja, Schlitzauge bleibt Schlitzauge. Ne? Richtig. Girodo Motto. Der Korea International Cirque mit 55 Runden und das zweite freie Training fand schon statt. Das Qualifying ist ja, wie gesagt, erst in 6 Stunden. Und deswegen können wir da noch keine Auskunft zu geben, auch wenn ihr Sporttotal am Samstag spätabend hört, nachdem ich von der Triangle League bzw. vom Derby der Kölner Haie gegen die DG Metros aus Düsseldorf natürlich gekommen bin. Ja. Aber das zweite freie Training konnte Lewis Hamilton für sich entscheiden, gefolgt von Sebastian Vettel und Nico Rosberg. Dann folgt Mark Webber, Felipe Massa und Romain Grosjean. Auf die 7 fuhr Fernando Alonso vor dem 8. Kimi Räikkönen, der wieder seine Probleme hatte mit dem Auto und der Strecke. Jenson Button auf der 9 und Adrian Sutil erneut auf der 10. Ja, und die anderen sind unwichtig. Und letztes Jahr konnte diese Strecke Sebastian Vettel gewinnen. Vor Alonso, Hamilton und Räikkönen. Webber folgte dann auf der 5, Nico Rosberg auf der 6, Felipe Massa und gerade wo ich drauf gucke, sehe ich, das hatte gar nichts mit dem letzten Jahr zu tun, sondern das ist die WM-Bilanz. Ich habe die falsch hier notiert. Letztes Jahr hat aber auf jeden Fall Sebastian Vettel vor Webber und Alonso gewonnen. Genau, Kimi Räikkönen war 6. Nee, Quatsch. Kimi Räikkönen war 5., Massa war 4. und Hülkenberg war 6. So, und jetzt kommt hier die WM-Bilanz der Einzelfahrer. Vettel auf der 1, natürlich. Dann Alonso auf der 2, Hamilton auf der 3, Räikkönen auf der 4, Webber auf der 5, Rosberg auf der 6, Massa auf der 7, Grosjean auf der 8 fährt eine überragende WM dieses Jahr. Eine überragende Saison. Jenson Button auf der 9 und Paul Di Resta auf der 10 kann sich noch da halten und 11. ist Adrian Sutil. Und in der Fahrerwertung sieht es folgendermaßen aus. Red Bull Racing auf der 1, gefolgt von Ferrari, Mercedes Grand Prix, Lotus, McLaren, Mercedes, Force India, Toro Rosso, Sauber, Williams und den beiden Teams ohne Punkte, nämlich Marussia und Caterham. Und ja, wie bei jedem Rennen, meine Frage an dich, was glaubst du, wer kommt in die Top 3? Boah, da bin ich diesmal überfragt, ne? War nur ein Spaß. ja, ich befürchte, wenn ich mich an die letzten 2 Jahre erinnere, dass Vettel eine nicht unwesentliche Rolle spielen wird und deswegen auch gewinnen wird, weil die WM ist ja auch schon abgehakt worden von allen anderen im Grunde, also lass ihn ruhig gewinnen. Zweiter wird Rosberg und dritter wird wieder der Herr Raikön. Okay. Ja, ich sag auch leider, dass, oder ja doch leider, aber zum ersten Mal glaube ich, dass Vettel gewinnt. Oder ich gebe es das erste Mal offen zu, sagen wir es so. und dann auf die 2 fährt der Hamilton und auf die 3 kommt. Auf die 3 kommt Mark Webber. Ich glaube nicht, dass Grosjean Raikön am Sonntag auf dieser Strecke so eine gute Leistung abrufen wird, aber ich hätte natürlich auch nichts dagegen. Also auf jeden Fall, ach, er kann sich, die letzten Rennen kann er sich jetzt auch ein bisschen entspannen. Schließlich wird er ja nächstes Jahr Weltmeister im Ferrari. nein. Also Vettel 1, Hamilton 2, Webber 3 und ich denke mal so, dass dann der Rosberg auf die 4 kommt und ja, ich denke mal schon, aber schon, dass der Raikön sich unter die Top 6 noch platzieren kann und Grosjean, ja, wird entweder in die Top 10 kommen oder ausfallen, wir werden sehen. Ja, und ich könnte jetzt eigentlich direkt weitermachen mit Eishockey, bevor du dann dein Zwischenfazit zur Triangle gibst. Lass es doch verraten. Was denn? Ich habe das Wort bis jetzt vermieden. Egal. Ich schockiert. So, ja gut, ich mache dann erstmal hier Eishockey DL NHL und fange an mit dem heutigen, also gestrigen Spieltag vom Freitag, dem 4.10. Alle Spiele 19:30. Ja, Red Bull München macht dem Red Bull-Namen diese Saison tatsächlich alle Ehre und konnte 5-2 in Augsburg gewinnen. Was war das denn? Das war mein Ding hier. So. Die Mannschaft vom Jan, die Iserlohn Roosters, haben sich ja, schwer getan und 2-6 gegen Straubing zu Hause verloren. Hamburg konnte zu Hause 6-4 gegen Wolfsburg gewinnen. Wolfsburg ja am Mittwoch schon mit einer 1-8 Pleite gegen Aufsteiger Schwenning. Ja, ich lege euch allen ans Herz, schaut euch das 8-1 an, der Torhüter der Wolfsburger, Schundusow, wie er da durchs Drittel geflogen ist, das sah schon sehr kurios aus. Die DEG konnte 1-5 gegen Tabellenführer Nürnberg verlieren und das freut mich. Ingolstadt Mannheim trennten sich 1-4. Berlin, der amtierende deutsche Meister zu Unrecht, konnte nach 5 sieglosen Spielen, ja, nicht, ja. Ja doch, ja. 5 Niederlagen mal wieder gewinnen, nämlich mit einem 3-2 nach Penaltyschießen gegen Schwenningen. Und die Kölner Haie gewannen das kleine Derby gegen Krefeld mit 3-1. Bevor es am morgigen Samstag schon für den KLC gegen die DEG im 200. Derby geht, wo ich dann wahrscheinlich ein bis anderthalb Drittel dann noch gucken werden kann, wenn meine Mama schnell fährt. Und am Sonntag dann die restlichen Spiele um 14.30 Uhr Hamburg gegen Augsburg und Red Bull München, nee, und um 16.30 Uhr dann die Spiele Red Bull München gegen Krefeld, Straubing, Ingolstadt und Wolfsburg, Iserlohn. Um 17.30 Uhr dann Nürnberg gegen Schwenningen und um 17.45 Uhr live auf Servus TV Mannheim gegen Berlin, das Finale von vor 2 Jahren, bevor der KIC dann dazwischen gegrätscht ist. Und hier ist die Tabelle. Erster ist Nürnberg, zweiter, da wo sie hingehören, wenn nicht auf den ersten Platz, die Kölner Haie. Ja, vor den Grizzly Adams Wolfsburg, die sie noch halten konnten. Vierter Krefeld. Mannheim mit einem Sieg nach 3 Spielen mal wieder. Und schon kommen sie von Platz 12 auf Platz 5 hoch. Ja, und sechster ist Ingolstadt. Und das waren die Playoff-Plätze. In den Pre-Playoff-Plätzen 7 bis 10 stehen dann München, Schwenning, Iserlohn und Straubing. Ja, Iserlohn fängt schon wieder hier das Zittern an. Nie mehr in die Playoffs. Das kennt man ja. Ja. 11. ist jetzt Hamburg, 12. Augsburg, 13. und damit vorletzter der amtierende Meister Eisbären Berlin und letzter die Düsseldorfer EG mit 4 Punkten und sage und schreibe, Moment, ich rechne diesen Spieltag noch mit dazu, 10 zu 10 zu 30 Toren. Und das ist schon eine ganze Marke. Minus 20. Chapeau an die Torhüter und die Abwehr. Ja, somit so kann es weitergehen. Und ja, ich gebe zurück an den Leon für das letzte Thema dieser Sporttotal 10 Ausgabe. Endlich mit dem Thema, was ich verraten habe, aber wir trotzdem nicht verraten. Ja, deswegen werde ich natürlich jetzt verraten, das Geheimnis, was kein Geheimnis mehr ist, lüften. Und zwar, ja, ganz genau, findet aktuell in Oberhausen von WXW, Big Japan Pro Wrestling und Combat Zone Wrestling, das ist ECW, einige kennen das vielleicht, Tournament of Death und so weiter und so fort. Ja, findet die World Triangle League statt mit 12 Leuten, aufgeteilt in 4 Gruppen. Es wird da Blöcke genannt, aber ich nenne es Gruppen. Die 12 Leute, das sind Drew Gulak, Ricochet, Zack Sabre Jr. und AR Fox, das ist Block A. Genau. Block B besteht aus Jonathan Gresham, Robert Dreisker, Bad Bones, John Klinger und Yuki Miyamoto. Und Block C besteht aus Big Fun Walter, Drake Younger. Wusste ich. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Nein, hast du nicht. War nur ein Doch hast du. Warte. Ach, genau. Genau. Dann Daisuke Sekimoto und Kim Ray. Sehr guter Typ. Bei dir im Interview schon gewesen. Genau, deswegen ja auch. Aber auch sonst guter Typ. Ach ja. Ja, also am gestrigen Donnerstag, am Tag des deutschen Unheils, ging's los. Ja, ich bin kein Freund von den neuen Bundesländern. Das kann ich hier auch gerne offenkundig betonen. Baut die Mauer wieder auf. Ist auch nicht falsch. Ja, das hat man, sagt meine Oma auch immer. Da hat sie auch recht. Ja, also gestern gab es, also es gibt, das kann ich vielleicht schon mal vorab sagen, auch, also es gibt nicht nur diese Triangle-Matches für das Turnier, sondern auch die nennen sich dann in diesen Non-Tournament-Matches, ging direkt mit einem los gestern, nachdem Bad Bones, also es war so, Bad Bones hätte eigentlich gestern ein Match gegen Yuki Miyamoto gehabt, aber der war irgendwie im Flughafen, ist nicht losgekommen. Und dann ist er erst heute angekommen und Bad Bones hat dann eine Promo gehalten, in dem er vom WXW Matchmaker Felix Kohlenberg ein Match verlangt hat. Ja, und er hätte es gedacht, die Gebrüder Schild sind natürlich glücklicherweise rausgekommen, haben sich der Herausforderung gestellt. Einige waren sich schon am Wundern, für wen ist das jetzt das Handicap, für Bad Bones oder für die Gebrüder Schild. Aber dann wurde es erst ein richtiges Handicap, als dann der ehemalige Tapney-Partner von Bad Bones im Oberhausen Terror Corps OTC herauskam. Carnage ist das gewesen, oder ist es immer noch? Und sich einfach mal wortlos an die Seite von Bad Bones heftete und dann wurde daraus ein nettes Tag-Team-Match, ja, geprägt von humoristischen Einlagen der Herren Klinger und Carnage. Und die Gebrüder Schild waren auch noch da. Ja, Bad Bones und Carnage haben zurecht gewonnen und sich im Match auch immer mal wieder auf die Fresse gehauen. Am Ende konnte Carnage den erfolgreichen Pinfall einsacken. Das zweite Match war dann das erste Match im Rahmen der Triangle League für Block A. traten Andrew Gulak und Ricochet. Ja, Drew Gulak konnte sich nach Submission im Gulag, heißt er glaube ich, durchsetzen. Das ist aber noch nicht mal das Interessante an diesem Match. Das Interessante an diesem Match ist, dass nach einem offensichtlich zu harten Irish Whip von, ich glaube, Ricochet gegen Gulag oder halt andersrum in die Ringecke, gaben die Ringseile nach und dann ist der Ring quasi auseinandergebrochen. Also nicht wirklich, aber die Seile haben keine Spannung mehr. Das heißt, keine High-Flying-Aktion von Ricochet an diesem Tag. Und nach Match 2, ja, es ging ja heute, aber da komme ich gleich noch zu. Gulag gewann nach dem Gulag und danach gab es die erste Zwangspause, weil der Ring wieder gerade gerückt werden musste. Nach der Zwangspause ging es weiter mit dem ersten Match aus Block C. Hier konnte sich Big Van Walter ebenfalls durch Submission gegen Mike Younger durchsetzen. Danach gab es den ersten Upset im Block B. Jonathan Gresham konnte nämlich The Avalanche Robert Dreisger besiegen. Und damit hat nicht jeder gerechnet. Ja, das haben wir auch wieder gerufen. Natürlich. Und das letzte Match vor der dann wirklich geplanten Pause war ein Tag Team Match. Davey Richards und Freddy Stahl trafen auf Toby Blunt und Axel Dieter Jr. Sie konnten die beiden auch besiegen. Match wurde aber leider überschattet von der leider nicht storyline-technischen Verletzung von Toby Blunt. Das war nämlich so, Axel Dieter Jr. hatte Richards auf den Schultern. Blunt ging dann aufs Top Rope, sagte Axel, komm mal her. Sprang dann auf Richards drauf, so Double Knee Stump oder sowas. Und kam halt scheiße auf. Und ja, also heute war die Rede in einigen Gesprächen mit Toby Blunt dann während der Pause von Bänderriss bis zu 6 Monaten Pause. Und das ist natürlich äußerst bitter, weil er ja noch eigentlich eine offene Rechnung mit Kassenbeck hat. Aber auch mal abgesehen davon ist das nicht schön. Toby Blunt, ein hervorragender Wrestler. Ganz genau. Ja, dann gab es die Pause. Dann war die Pause vorbei. Dann war WXW Gesellschafter und Dojo-Vorstand Christian Michael Jacobi im Ring und äußerte sich zu der Attacke von Two-Face auf Jacobi beim Carson Beck Appreciation Weekend. Dem habe ich übrigens natürlich auch beigewohnt, ist ja klar. Ja, der hat dann ein bisschen was erzählt von wegen, er würde die Dojo-Leute nicht respektieren und bla bla hier und da. Two-Face kam dann auch selbst heraus und hat ihm widersprochen. Dann ist der Herr Jacobi richtig ausgerastet. Er hat davon gesprochen, dass Two-Face sich gerne Sachen in den Arsch schieben lassen würde. Und zwar von Hate. Das hat dem gar nicht gefallen und auf einmal stand er da am Top-Rope neben mir. Und so scheint es nun lauten die Fronten Two-Face und Hate gegen den Rest der aktuellen WXW. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Hab da gesagt zu meinem Nachbarn, Two-Face und Hate are taking over. Und dann ging es weiter mit der Action wieder aus Block. Das ist Block C, genau. Mein Gott. Wie heißt er gleich noch? Daisuke Sekimoto. Nee, man spricht das Daisuke aus. Das solltet ihr schon mal für morgen merken. Ja. Daisuke Sekimoto traf auf Kim Ray und konnte ihn auch besiegen. Kim Ray hat hier eine äußerst gute Performance auf den Plan gelegt. Kann man ihn nicht genug für loben. Ja, dann gab es das 7. Match. Das letzte aus Block A, das letzte im Rahmen des Triangles für den Donnerstag. Air Fox traf auf Zack Sabre Jr. und konnte sich gegen Zack Sabre Jr. durchsetzen. Das Match war, also es war echt klasse. Match des Abends von gestern auf jeden Fall. Also ich habe euch schon mal empfohlen, euch, dass man sich die DVD vom diesjährigen Custom Mac Appreciation Weekend kaufen sollte. Man sollte sich auch auf jeden Fall auch die zur Triangle League kaufen. Auch mal unabhängig davon, dass das Match hier große Klasse war. Also eher Fox, ein sensationeller Wrestler, Spot Monkey, aber was für einer. Ja, und dann gab es den Main Event. Zu Recht stand in diesem Main Event Carson Beck. Aber nicht nur das. Es war offiziell ein Six-Man-Tag. Unter CCW-Regeln, nämlich Hate's Fucking Birthday Party. Hate, der ehemalige Gründer der WXW, damals noch die Hardcore-Liga. Quasi das deutsche Pendant zu CCW. Hat sich dieses Match zusammen Geburtstag gewünscht. Es wäre ein Six-Man-Tag gewesen, also unter CCW-Regeln. Carson Beck, Sasha Kill und DJ Hyde wären auf Hate, Madman Pond und Crazy Mary Dobson getroffen, aber Kill hat sich noch Unterstützung geholt von Aaron Insane. Der kam mit ein paar Stühlen und einem Kennerstick raus. Auf der Gegenseite kam dann Chris Rush hinzu, also wurde daraus ein Eight-Man-Tag. Ja, man hätte die CCW-Regeln durchaus ein bisschen ausreißen können, aber finde ich auch nicht so dramatisch. Am Ende ein V-Jug durch die Stuhlkonstruktion, die bestand aus drei Stühlen, gegen Mary Dobson und den Pinfall von Sasha Kehl. Also Kassenbeck hat den Main Event gewonnen, zu Recht. Ja, Mitch hat von der Stimmung gelebt, weil Hate dran teilgenommen hat und Hate eine unglaublich große Fanbase hat in der WXW, ist ja klar. Also Abend 1 war schon ein voller Erfolg, aber von Abend 2 bin ich persönlich noch deutlich mehr begeistert. Da auch mal kurz hier die Ergebnisse werde ich durchgeben. Yuki Miyamoto war dann mittlerweile angekommen, hat direkt mal den Opener bestritten gegen Jonathan Gresham, also Gruppe B. Er konnte sich auch gegen Gresham durchsetzen. Also beide hatten 3 Punkte. Dann gab es ein Match im Rahmen der Storyline, die ich gerade kurz angerissen habe. Two-Face und in Klammern Hate gegen den Rest. Two-Face konnte den ersten Typen aus dem Dojo besiegen, nämlich Steve Murdoch. Hat ihn, glaube ich, gute 3 Minuten gekostet und danach hat er ihn noch den Piledriver verpasst. Und dann musste Steve Murdoch mit einer Bahre aus der Halle getragen werden. Äußerst dramatisch. Überschattet natürlich von Two-Face Chance, die es zurecht gab. Ja, drittes Match war dann Bad Bones gegen Robert Dreisker. Ja, Dreisker 0 Punkte ist aus der Verlosung raus. Nach 2 Matches, die er zu dem Zeitpunkt bestritten hatte, hat er keine Chance mehr. Also hätte er noch eine gehabt, aber die wurde ihm danach beraubt. So viel kann ich sagen. Also Dreisker keine Chance mehr, morgen ins Triangle einzuziehen, also ins Triangle-Finale. Bones umso mehr, aber dazu später mehr. Das vierte Match war ein Match, das hat sich kurzfristig erst einen Tag zuvor herauskristallisiert, als Davey Richards bekannt gab, dass er seinen Flug umgebucht hat, nur um gegen Freddy Stahl zu wresteln. Das Match folgte dann nach dem Match Bones gegen Dreisker. Das Match, ja, es war anfangs auch ein bisschen lahm, genauso wie das Tag Team Match schon gestern, aber es wurde dann von Minute zu Minute immer schneller, immer besser. Am Ende stand ein gutes Match, das Davey Richards durch Submission gewinnen konnte. Ja, war in Ordnung. Richards gab dann Applaus für Stahl, ist dann gegangen. Stahl hat sich ein bisschen feiern lassen und dann kam aus dem Nichts der DJ Hyde, hat den Freddy Stahl attackiert und es kam ja noch besser. Dann hat der DJ Hyde sich noch so ein schönes Mikrofon geschnappt, eine nette Promo gehalten, bei dem ich ihm zu 100% beipflichten muss. Und zwar, weil er, das ist noch nicht der Punkt, bei dem ich ihm zu 100% beipflichte, gesagt hat, er würde hier bei WXW nicht genug gewürdigt werden, genauso wie ein paar andere Leute backstage. Und jetzt kommen wir eben zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn zu 100% beipflichten muss. Dann hat er nämlich einen Mann herausgerufen, dem ebenfalls nicht die nötige Ehrung und Anerkennung widerfährt, wie DJ Hyde selbst, und der eigentlich schon längst wieder ein Titelmatch haben sollte. Dann hat er noch erwähnt, dass die beiden, wann immer sie in Tag Team Matches antreten, sind sie noch unbesiegt, haben alle gewonnen, und dann Karma heraus, der Carsten Beck. Und da ging die Ecstasy wieder los, die Ekstase. Ah, herrlich, ja. Und dann haben wir für den Carsten wieder gechantet. Das hat ihm gar nicht gefallen. Hat ihm überhaupt nicht gefallen. Hat ihm so wenig gefallen, dass er mich und ein paar andere mit seinem Handtuch verprügeln wollte. Das hat er auch teilweise geschafft. Ja, und dann hat er noch, der DJ halt noch einen weiteren herausgerufen, der unabhängig von Hyde und Beck als Team in WXW noch unbesiegt ist, nämlich den aktuellen Shotgun-Champion Ilja Dragunov. Der kam dann mit Svetlana Kalaschnikova hinaus und ja, dann war Stimmung, dann haben sich die Lager gespaltet, dann gab es das Lager Beck und Co., zu dem ich natürlich angehöre, und das Lager bloß nicht die. Ja, und dann kamen drei Leute heraus, von denen ich zwei nicht wirklich gebraucht habe. Und zwar Axel Dieter Junior, dem habe ich aber wirklich gebraucht, weil der ist ein guter Typ, und die Gebrüder Schild konnten sich's nicht nehmen lassen. Und kam auch raus, sie wollten ein Six-Man-Tag, sie haben es bekommen, aber vorher konnte es sich DJ Hyde nicht nehmen lassen und darauf hinweisen, dass die Gebrüder Schild als Team in der WXW noch nie gewonnen haben. Ja, und das hat sich auch nicht geändert. Hyde, Beck und Dragunov konnten sich gegen Axel Dieter Junior und die Shields durchsetzen in einem sehr entertainenden, hervorragenden Match. Wie ich finde, das Match, das war sehr geil, stimmungsvoll, super. Also das ist auch ein Grund, sich die DVD jetzt der Triangle zu kaufen. Interessanteste Szene war, als auf einmal die Herren Hyde, Beck und Dragunov aus dem Ring verschwunden waren. Das war dann die Anspielung auf der Promo von Hyde, in der nämlich Gegner gefordert hat und dann ist er auf Leute eingegangen wie El Generico und Co. Und dann kam auf einmal Hyde mit einer El Generico-Maske in den Ring und dann waren natürlich wie alle Ole Ole am Chanten. Danach kam Dragunov mit einer El Generico-Maske und danach ganz zum Schluss kam Carsten Beck mit der El Generico-Maske und dann war der gefühlte Face-Turn, bis sie dann irgendwann nach 3-4 Minuten die Maske abgerissen bekommen haben. Und dann haben wir natürlich alle so schockiert getan, als hätten wir nie gewusst, wer dahinter steckt. Das war schon ganz großes Entertainment. Und am Ende, ja, haben sie die Masken zertreten und belogen, betrogen und benutzt. Das macht man nicht, das macht man nicht. Ich habe es gefeiert. Ja, genug davon. Es gab natürlich noch weitere Matches, nämlich das 6. Daisuke Sekimoto besiegt Drake Younger, der damit auch aus der Verlosung um eine Teilnahme im Finalmatch raus ist. Schade, schade. Vielleicht steht er ja im DLC-Match. Dann gab es die Pause. Da war die Pause vorbei. Und dann gab es noch 4 Matches. Nämlich Big Van Walter besiegte Kim Ray in einem sehr, sehr spannenden Match am Ende. Walter hat sich offensichtlich am Knie verletzt. Ich hoffe, das war nur ein Work, weil sonst wird morgen Walter gegen Sekimoto nicht so sensationell, wie es schon mal so war. Aktuell zu sehen in der aktuellen Shotgun. Kim Ray übrigens an der Nase geblutet. Aber macht ja nichts. Ah, das 8. Match, das war dann Zack Sabre Jr. gegen Drew Gulak. Das war ein richtiges Mat-Wrestling-Match. Aber das soll ja nicht heißen, dass es schlecht war. Das war es nämlich nicht. Am Ende gab es 3 Sekunden vor Schluss. Also es gibt ja dieses 20 Minuten Zeitlimit und 3 Sekunden vor Schluss gab es dann den Roller-Pinfall für Zack Sabre Jr. Und das heißt, von der Ausgangssituation her, ja, da sage ich gleich was zu. 9. Match war dann Bad Bones gegen Yuko Miyamoto, das Nachholmatch vom Donnerstag. Bones konnte sich durchsetzen und das ist auch der Grund, warum Dreisker keine Chance mehr hat, ins Triangle-Match einzuziehen, weil Bones 6 Punkte hat und Dreisker 0. Und man kriegt ja pro Sieg 3 und nicht 6. Also Bones beste Chancen, ins Triangle einzuziehen. Ja, und der Main-Event, Ricochet gegen Air Fox. Wenn ich daran denke, an das Match, kriege ich den wrestlerischen Ständer. Also, boah, leck mich am Arsch, war das ein geiles Match. Weil die hatten erstmal alle, die auf ihren Sitzen saßen, von den Sitzen gerissen. Und dazu noch die Stehplatzfans, zu denen ich natürlich auch gehöre, noch mehr zum Stehen gebracht als sowieso schon. Also, boah, Gänsehaut-Match. Auch ein weiterer Grund, um sich die DVD zu kaufen, weil das Match war echt sensationell. Die haben aber ein paar Spots gewirkt, hör mal. Oh, herrlich, ey. Ja, am Ende konnte Ricochet gewinnen. Und das ist halt der Grund, warum Gruppe A von der Ausgangssituation her am interessantesten ist. Denn da ist jetzt Spielraum für alles, weil alle 3 haben 3 Punkte. Das heißt, morgen zählt's. Das wird schön. Ja, das wird schön, nicht nur für mich, sondern auch für den Kleisi, weil der ist morgen auch da. Vollkommen richtig. Ja, der Kleisi wird Matches sehen wie Daisuke Sekimoto gegen Big Van Walter, eins der gefeiertsten Matches der 16-Karat-Geschichte. Was wird er noch sehen? Gresham gegen Miyamoto. Nein, gar nicht. Gresham gegen Bones und Miyamoto gegen Dreisker. Und was war da noch? Ja, Kim Ray gegen Drake Younger, wirst du sehen. Ja, da freue ich mich jetzt auf. Das glaube ich. Und aus Gruppe A wirst du sehen Gulag gegen Aya Fox und Ricochet gegen Zack Sabre Jr. Das Letztere dürfte das Bessere werden. Aber die dürften eigentlich alle ziemlich geil werden. Aus Gruppe A auf jeden Fall. Ja, und dazu gibt es noch ein Shotgun-Titel-Match. Carnage feiert seine eigentliche Rückkehr, hat er aber dann doch schon vorher gemacht. Gegen den Shotgun-Champion Ilja Dragunov. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass Carsten Beck und Co. auch wieder morgen dabei sein werden. Schließlich bin ich ja der Ansicht, dass Dragunov, DJ Hyde und Carsten Beck heute ein Stable gegründet haben. Der aber noch keinen Namen hat. Wird Zeit. In diesem Sinne, das war's fürs Erste von der Trail. Ich hätte ja auch nichts gegen Einzelmesh Carsten Beck gegen Axel Dieter Junior. Also, das habe ich, damit habe ich ehrlich gesagt gerechnet heute, aber gab ja dann so halb. Was ist eigentlich mit The Mac? Ist er gar nicht dabei? Nee, der ist woanders gebuckt, glaube ich. Bestimmt hier Northern Fight. Ja, ich glaube, die veranstalten gar nicht. Bestimmt Dänisch Pro Wrestling oder so. Ach so. Ja. Nee, sorry, ja. Was ich eben beim Eishockey vergessen habe, war die NHL natürlich. Wie konnte ich? Ich wollte es auch sagen. Dann mache ich das jetzt nochmal ganz schnell. NHL, die National Hockey League Kanada, und USA. Hat begonnen am Dienstag in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 1. Oktober. Fing an mit dem Kanada Derby, Toronto-Montreal, 4:3 konnte Toronto gewinnen. Dann Winnipeg konnte das andere kanadische Derby gegen Edmonton mit 5:4 gewinnen. Und Chicago, der amtierende Stanley Cup Sieger, konnte 6:4 gegen Washington in einem genialen Spiel gewinnen. Und am Mittwoch, dem 2. Oktober, ging es weiter mit Toronto gegen Philadelphia. Da konnte Toronto wieder gewinnen, diesmal mit 3:1. Detroit konnte sich 2:1 gegen Buffalo durchsetzen und Colorado holte ein 6:1 gegen Anaheim. Ja, blöd für den Torhüter Varlamov von Colorado. Denn er hat 7 Sekunden vor dem Ende des Spiels das 6:1 kassiert, das heißt den Shutout nicht vollziehen können. Dafür gab es dann am Donnerstag, den 3. Oktober, folgende Spiele. Das Team vom Leon, nämlich Boston Bruins, konnten 3:1 gegen Tampa Bay gewinnen. Dennis Seinberg, der deutsche Nationalspieler, hat ja bis 2018 verlängert bei Boston. Dann konnte Pittsburgh mit 3:0 gegen New Jersey gewinnen. Washington 5:4 gewinnen. Also, ich wiederhole nochmal. Washington konnte 5:4 nach Penalty gegen Calgary gewinnen. Los Angeles konnte 3:2 nach Penalty gegen Minnesota gewinnen. Florida konnte 4:2 gegen Dallas gewinnen. Der deutsche Nationalspieler Marcel Gott traf gleich zweimal für Florida. Vancouver verlor 1:4 gegen San Jose. Phoenix konnte überraschen mit 4:1 gegen die New York Rangers gewinnen. Und meine Nashville Predators verloren 2:4 gegen die St. Louis Blues. Mit einer wirklich, man muss tatsächlich sagen, schlechten Leistung von Keeper Pekka Rinne. Ja, und dann sind jetzt heute noch ein paar Spiele, nämlich Ottawa Buffalo ist seit kurzem dran, dann gleich noch New York Islanders gegen New Jersey Devils, Detroit gegen Carolina, Calgary gegen Columbus und dann ist noch, spielen meine Nashville Predators um 3 Uhr nachts noch gegen die Colorado Avalanche, welches ich natürlich schauen werde, und Los Angeles spielt gegen Winnipeg. So, damit sind wir am Ende von Sporttotal Ausgabe 10. Ja, eine knappe Stunde haben wir hier wieder aufs Parkett gelegt mit einigen Themen. Ein bisschen, na gut, weniger kann man nicht sagen als sonst, aber ein bisschen umfangreicher mit weniger Themen vielleicht, wie auch immer man das nennen möchte. Auf jeden Fall, das war Sporttotal 10. Ich bedanke mich da wieder bei dir, Leon, dass du dabei warst, so spät. Just like that. Und natürlich bedanken wir uns auch fürs Zuhören, für jeden, der sich diese Ausgabe wieder runtergeladen hat. Und natürlich hoffen wir, dass ihr dann auch wieder reinhört bei unseren nächsten Ausgaben. Die Review zu WW Battleground. Der nicht so viel verspricht, aber trotzdem Katastrophe. Ja. Aber trotzdem eine Review dazu geben wird, wo man sich entweder doch etwas positiv überrascht zeigen kann oder man sich drüber auslassen kann. Aber auf jeden Fall gibt's dann. Das macht man nicht. Richtig. Aber auf jeden Fall gibt's auch noch am Ende, vielleicht am Montag oder im Laufe der Woche, der nächsten Woche, noch eine komplette Zusammenfassung zum restlichen Teil der Triangle League dann noch. Und ja, dann nochmal danke fürs Zuhören. Ihr kennt unsere ganzen Seiten, Facebook etc. Und dann geht's nächsten Monat weiter mit Sporttotal 11. Und dann wird es voraussichtlich auch das zweite Wrestling Replay Quiz geben. Und mal gucken, wer dann neben dem Felix als Sieger noch daran teilnehmen wird. Ich denke mal, der Leon macht wieder mit. Und noch denke ich auch. Und dann gucken wir mal, wen wir noch finden. Somit, danke fürs Reinhören. Wir hören uns dann bei unseren Wrestling Weekly Ausgaben oder spätestens bei Sporttotal 11. Tschüss, bis dann. Ciao. Ciao.